نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. Ich glaube, unser Admin ist alt geworden. Und das hat der Admin hat sozusagen heute als Dienstag betrachtet, aber heute ist Montag. Das wird heute haben wir Salihin und morgen ist Dienstag, haben wir Subul Salam. Ja? Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, Barakallahu fikum. Und heute machen wir weiter mit Riyad al-Salihin, bi'izni ta'ala. Wir haben schon drei Kapitel zu Ende geführt und heute fangen wir mit neuen Kapiteln wegen Italien. Bab al-Sidq. Bab al-Sidq. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق معناه مطابقة الخبر. فإذا أخبرت بشيء كان خبرك مطابقا للواقع قيل إنه صدق. مثلا أن تقول عن هذا اليوم: اليوم يوم الاثنين، فهذا خبر صدق. أما إذا قلت اليوم يوم الخميس فهذا ليس بصدق. والصدق يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. فأن يكون باطن الإنسان موافقا لظاهره فهذا يكون صدق. المراهق أو المنافق هذا صادقا، ويكون أن يطابق الباطن ما يفعل بالظاهر. وأما أن يأتي الإنسان بشيء ولا يطابق الحق ولا يطابق الواقع ولا يطابق الباطل الظاهر لا يكون صدقا. بارك الله فيكم. والرياض الصالحين الصدق war Haftigkeit. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: und die wahrhaften Männer und die wahrhaften Frauen. Dann kommt am Ende: Allah hat ihnen Vergebung und einen gewaltigen Lohn verheißen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch: dann wäre es am besten für sie, wenn sie sich für Allah aufrichtig einsetzen oder wenn sie wahrhaftig sind. Wenn sie mit Allah subhanahu wa ta'ala wahrhaftig sind, dann ist das besser für sie. Unser Thema ist die Aufrichtigkeit oder die Wahrhaftigkeit. Etwas wahrhaftig heißt, dass man von etwas erzählt, etwas tut, so ist, was wahr ist. Und das ist, wenn man zum Beispiel eine Information gibt, diese Information muss natürlich stimmen. Zum Beispiel, ich kann nicht sagen, heute ist am Freitag oder heute ist Mittwoch. Das kann ich nicht sagen, weil das Montag ist. Wenn ich sage, heute ist Montag, dann stimmt das, dann bin ich wahrhaftig. Aber wenn ich sage, heute ist Donnerstag, dann bin ich nicht wahrhaftig. Das ist, wenn man eine Information gibt. Wenn man auch etwas erzählt, sagt, zum Beispiel, ich sage, ich habe heute Abdullah getroffen. Er ist vor mir. Dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich sage, Abdullah ist vor mir und er ist nicht vor mir. Wenn ich sage, ich habe ihn getroffen und ich habe ihn nicht getroffen. Dann habe ich die Wahrhaftigkeit nicht. Oder ich habe die Wahrheit nicht gesagt. Und auch As-Sidq kann, natürlich ist auch in Taten, in der Tat, dass man etwas tut und das innerlich und äußerlich identisch sind. Das heißt, du sagst etwas oder du machst etwas, du tust etwas nach außen, aber innerlich auch ist das Gleiche. Deshalb ein Heuchler, ein Angeber, ein Muschrik, Götzendiener, ein Erneuerer, die sind nicht wahrhaftig. Wenn sie wahrhaftig wären, dann hätten sie die Wahrheit hier angenommen und praktiziert. Aber die sind nicht. Einer, der angibt, der betet vor den Leuten. Die Leute denken, okay, der betet vor Allah. Aber diese Person betet nicht vor Allah. Innerlich betet er damit, die Leute sagen, guter Mann. Oder sie sagen, gute Person. Deshalb ist er nicht wahrhaftig. Ein Heuchler, er sagt den Leuten, ich glaube und ich habe den Glauben, aber innerlich glaube ich. Ein Muschrik, der sagt, ja, ich will die Wahrheit, aber der nimmt die Wahrheit nicht an, weil er Götzen anbetet. Ein Mubtadi', der meint, ich folge dem Propheten und ich liebe den Propheten, aber er macht das nicht anhand seiner Taten. Das heißt, Wahrhaftigkeit heißt, was er tut, identisch für das, was man innerlich hat und was die Wahrheit entspricht. Das ist die Wahrhaftigkeit. Und so sollte der Muslim sein. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Und هذه الآية نزلت بعد ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا. تكلمنا عليها. قصة كعب بن مالك رضي الله عليه لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فالثلاثة الذين الله سبحانه وتعالى تاب عليهم وغفر لهم لأن ندبوا. أما هؤلاء الثلاثة صدقوا فتاب الله سبحانه وتعالى. كعب قال أنا ما عندي سبب لأتخلف عن تبوك. فذهب إلى النبي قال له يا رسول الله أنا ما عندي سبب. أما المنافقون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هم يحلفون ولكن كذبا. فما كذبوا. فعلى المؤمن أن يكون والصدق صفة عام يعني مسألة وحيدة. يعني قد يصدق الكذاب مرة أو مرتين ولكن هو عنده صفة الكذب دائما. يعني مثلا هو إذا على أو 100 مسألة 90 مسألة يكذب وفي 10 يصدق هو صادق في 10. والمؤمن أصلا لا يكذب ويكون صادق. وعلى المؤمن أن يكون مع الصادقين فذلك الله سبحانه وتعالى قال والصادقين والصادقين. طبعا الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وفيها والصادقين والصادقات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا المقام مقام ثناء. يعني الله سبحانه وتعالى أثنى على الصادق والصادقة الذين يطابقون الواقع بأقوالهم وأفعالهم. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أي لو عاملوا الله بالصدق لكان خيرا لهم. ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلاف ما في قلوبهم وعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فأظهروا له أنهم متبعون وهم مخالفون له. فلو صدقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان حقا ولكان خيرا لهم. ولكنهم كذبوا ولكنهم على اليوم. قال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. الله سبحانه وتعالى يجزي الصادق على صدقه الجزاء الحسن. أما المنافق فيعذب على نفاقه. المؤمنون صادقون ولا يكذبون. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى im sinngemäß übersetzt, o ihr Gläubigen, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Diese Aya wurde herabgesandt, da nach dem, das ist Surah At-Tawbah, die Surah 9, die Aya 119. Diese Aya wurde herabgesandt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala, darüber gesprochen hat oder erzählt hat von den drei Leuten, die natürlich boykottiert waren, weil sie mit dem Propheten Muhammad s.a.w. zum Tabuk nicht gereist waren. Diese drei, die kamen, die haben gesagt, wir haben keine Entschuldigung. Die anderen, die Heuchler, die kamen und die haben gesagt, ich habe, meine Frau war krank, ich war krank und so, die haben gelogen. Aber die Gläubigen, diese drei Gläubigen, das haben wir auch in dem Kapitel von At-Tawba, in dem Kapitel von Reue erklärt, barakallahu fikum, diese drei wir haben die Möglichkeit gehabt, mit dir zu sein, aber wir haben das verpasst. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen sozusagen verziehen und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Reue angenommen. Dann kommt diese Aya, dass man mit den Mitfürchtigen und mit den Leuten, die die Wahrheit sagen, ein Lügner ist derjenige, der überwiegend wahrheitgemäß. Nicht, dass man jetzt zum Beispiel eine Person sagt etwas, was wahr sein könnte, und das einmal und das zweimal, da sagt man, ja, das ist Lügner, das geht nicht, nein. Oder wenn ein Lügner einmal die Wahrheit sagt, das heißt nicht, nein. Eine Person, wir reden von einer Person bei 100 Themen, 90. Erzählt er alles falsch, absichtlich. Dann ist diese Person Lügner. Aber 10 hat er die Wahrheit gesagt. Aber da kann man nicht sagen, der ist wahrhaftig. In diesen 10 Themen hat er die Wahrheit gesagt, ja. Aber allgemein, diese Person ist Lügner. Aber wenn man zum Beispiel etwas interpretiert, da kann man nicht sagen, der lügt. Man hat falsch verstanden, da kann man nicht sagen, lügt. Lügen ist, wenn man absichtlich die Wahrheit verdreht und man weiß, das ist die Wahrheit. Zum Aufpassen, barakallahu fikum. Man soll mit den Leuten sein, die die Wahrheit sagen und am wichtigsten in der Religion. Mit den Leuten, die die Wahrheit in der Religion erzählen, nicht mit denjenigen, die die Fähigkeit haben zu lügen, wal-iyadu billah, damit sie nur sozusagen sich als gute Leute zeigen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Ahzab, die Aya 34, das ist eine lange Aya. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat und so weiter. Die 34, Surat al-Ahzab, Ahzab ist 33. Surat al-Ahzab ist 33, die Aya 34. Das heißt, die muslimische Frauen, die muslimischen Männer, die gläubigen Frauen, die gläubigen Männer, die fastende Frauen, fastende Männer, die Leute, die spenden von Männern und Frauen und, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und die wahrhaftigen Frauen und die wahrhaftigen Männer, was ist für sie? Allah subhanahu wa ta'ala hat für diese Leute einen großen Lohn, eine Vergebung und gewaltigen Lohn vorbereitet, subhanahu wa ta'ala. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Leute, die die Wahrheit sagen, gelobt. Hat sie gelobt, weil sie wahrhaftig sind und weil sie die Wahrheit sagen. Auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hätten diese Leute die Wahrheit gesagt oder wären sie wahrhaftig, wäre das besser für sie und wäre das richtiger für sie, dass sie die Wahrheit sagen. Und hier bedeutet hier khayran lahum, das bedeutet richtiger für sie, nicht besser für sie. Besser und richtig, weil das Richtige ist immer besser. Und das ist Surah 47, Surah Muhammad, die Aya 21. Das wird, hätten diese Leute die Wahrheit gesagt, dann ist das richtiger für sie, weil sie, aber die haben nicht die Wahrheit gesagt. So könnte man verstehen. Ja? Wenn man wenn man lügt und die Wahrheit nicht sagt, dann ist das schlimm. Aber wenn man auch die Wahrheit sagt, das ist besser. As-sidqu khayrun. Wa kullu an-nasi talibuhu. Die Wahrhaftigkeit ist gut. Und alle Leute versuchen wahrhaftig zu sein, oder sie verlangen Wahrhaftigkeit oder Wahrheit. وَالْكَذِبُ شَرٌّ. Das Lügen ist boshaft. وَيُلْقِ الْإِنسَانَ فِي الْمِحَنِ. Schar, Boshaftigkeit, böse Lügen bringt oder bereitet dir Probleme vor. Du wirst Probleme nur mit Lügen bekommen. Die Wahrheit ist die Rettung. Und deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns in seinem Buch, dass wir wahrhaftig bleiben und dass wir die Wahrheit sagen und nicht, dass wir lügen, alhamdulillah rabbil alamin. Und wir sagen niemals in unserer Religion, dass man lügt, sondern man muss die Wahrheit sagen. Man muss wahrhaftig bleiben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala wird denjenigen, die Wahrheit gesagt haben, große Belohnung geben. Der wird sie sozusagen belohnen und die Heuchler werden zur Rechenschaft gezogen. Ein Gläubiger, der die Wahrheit sagt, ist ein richtiger, aufrichtiger, der gläubige Muslim, der gute Muslim lügt nicht. Warum? Weil der weiß, Allah sieht ihn. Und wenn du jetzt ein Wort sagst, oder wenn du einen Tat machst, und du lügst dabei, aber die Leute, okay, haben von dir das angenommen, aber was ist mit Allah? Was ist mit Allah? Allah weiß, was du sagst, und was du tust, und Allah subhanahu wa ta'ala sieht. Deshalb barakallahu fikum. Man sollte wahrhaftig bleiben und man sollte immer sozusagen nach der Wahrheit suchen und man sollte sozusagen so im Leben sein, was du im Herzen hast, sollst du praktizieren. وقال الحديث الرابع وعندي طبعا الحديث هو عندي الحديث رقم الحديث 55. حديث 55 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا نسأل الله السلام متفق عليه. معنى ذلك أن المسلم عليه بالصدق أن يلزم الصدق وهذا الصدق يهدي إلى البر. البر كثرة الخير. كثرة الخير. والبر من نتائج الصدق. يعني إذا صدق الإنسان كثر خيره. وإذا كثر خيره يهديه بره إلى الجنة. والجنة غايتنا ومطلبنا. ولذلك يؤمر الإنسان أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ بالنار به من النار. وهذا يكون أن يصدق الرجل بالصدق بالصدق. إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي رواية ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الرجل يتحرى الصدق، يعني دائما يبحث عن الصدق ولا يتكلم بالكذب ولا يكذب، فهذا يصبح يكتب عند الله صديقا. والصديقية درجة عظيمة لا ينالها أي إنسان، وأفضل. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأفضل الصديقين أبو بكر رضوان الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالصديق، وكان أبو بكر يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فالإنسان المسلم يتحرى دائما الصدق ويبتعد تماما عن الكذب. وبارك الله فيكم، من الكذب الظن، ظن السوء والشك. إنسان قد يشك بالإنسان، يظن به السوء فيبني عليه فيكذب على نفسه وعلى غيره، وهذا مسكين. لذلك بارك الله فيكم، ينتبه المسلم ويتحرى دائما الصدق، لأنه خير، الصدق خير. وإن الفجور عفوا وإن الكذب يهدي إلى الفجور. أما الكذب فحذرنا من الكذب، إياكم والكذب، أي احذروا الكذب، وهو الإخبار بما يخالف الواقع سواء كان بالقول أو العمل. فالكذب يهدي إلى الفجور، يعني يهدي إلى الخروج عن طاعة الله، لأن الإنسان يفسق ويتعدى ويخرج عن طاعة الله بالكذب، لأنه إذا كذب الكذبة يحتاج إلى كذبة أخرى حتى يضبط الأولى، وبعدين يكذب الكذبة الثالثة والرابعة وكذا، فهذا الكذب يهدي إلى الفجور، قد يهدي والعياذ بالله إلى الكفر، لأنه من أعظم الفجور الكفر. والفجور اللي هو الشر الكثير المبالغ فيه يهدي إلى النار، يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ولا يزال يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب من أكبر الكبائر، من أكبر الذنوب، ومن أعظم الكذب كذلك ما يفعله البعض، أنه يكذب حتى يضحك الناس. ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. فالكذب كله حرام، سواء في الدين، في الذي يكذب على الله وعلى الرسول يقول هذا في القرآن وهذا في السنة هو ليس كذلك، أو الكذب على الناس، أو الكذب لأكل حقوق الناس، أو الكذب لإضحاك الناس، أو الكذب قال يا الله ما في مشكلة كذبة بيضاء. ما في في الإسلام كذبة بيضاء يا أخو، ما عندنا هكذا شيء. ولو جاز الكذب لكان استعارة، يعني لكان في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها وحديثه إياها، يعني أقول لها أنت أجمل وحدة بالعالم وكذا، وأنه يروح يكذب عليها. ولكن المراد هنا، قلت لو جاز، المراد هنا التورية وليس الكذب الصريح، وليس الكذب الصريح. لذلك لا يجوز، بارك الله فيكم، لا يجوز للإنسان المسلم أن يكذب في أي حال من الأحوال، وإنما عليه أن يكون صادقا وديننا لا يبنى على الكذب والنفاق وإنما ديننا يبنى على الصدق والتقوى على الخير والصلاح. ونحن ما نعلم الناس الكذب مثل بعض الناس الذين يقولون من لم يكذب فهو ما أنا مسلم. يقول لك إذا ما كذبت أنت ما كل ما تكذب يرتفع إيمانك، أسأل الله السلامة. فالحاصل أن الكذب حرام ولا يجوز الإنسان أن يكذب حتى ما يكتب عند الله كذابا، فنسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. حديث نمان 55 عبد الله بن مسعود برشتت dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Wahrhaftigkeit führt auf den Weg der Tugend und die Tugend führt zum Paradies. Ein Mensch, der nur die Wahrheit spricht, wird von Allah oder wird bei Allah als Siddiq geschrieben. Und das Lügen führt zum Übel und Übel führt ins Höllenfeuer. Und ein Mensch, der immer wieder lügt, wird von Allah oder bei Allah als Lügner geschrieben. Das ist bei Bukhari und Muslim. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. In diesem Hadith gibt es einen Befehl und eine Warnung. Ein Befehl und eine Warnung. Der Befehl ist, dass man die Wahrheit sagt und dass man immer nach der Wahrheit sucht und dass man wahrhaftig bleibt. Und die Warnung ist vor Lügen, dass man nicht lügen darf und dass man keine Lügen erzählen darf und dass man nicht sozusagen mit Lügen lebt. As-Sidq, wie wir schon gesagt haben, As-Sidq ist, dass du das sagst, was richtig ist. Du änderst nicht die Wahrheit. Und As-Sidq kann in der Religion sein, kann auch unter den Menschen sein. Der Muslim versucht immer, wahrhaftig zu bleiben. Wenn man wahrhaftig ist und sagt man die Wahrheit, dann führt das zur Tugendhaftigkeit. Und wenn man Tugend ist, das führt zum Paradies. Und ein Muslim, was bedeutet Tugend hier? Tugend bedeutet viel Gutes zu tun. Das heißt, wenn du die Wahrheit sagst, dann wirst du auch Gutes tun. Und viel Gutes tun. Und wenn du viel Gutes tust, dann wird Allah dich ins Paradies bringen. Und die Person versucht, die Wahrheit zu sagen und versucht, wahrhaftig zu sein, aufrichtig zu sein, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt diese Person als Siddiq. Siddiq bedeutet derjenige, der überhaupt nicht lügt, derjenige, der gläubig ist. Und das ist die beste Stufe nach Prophetentum. Also die Propheten und dann kommt Siddiq. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, diejenigen, die dem Propheten Muhammad s.a.w. Gehorsamkeit leisten und diejenigen, die Allah Gehorsamkeit leisten, die werden diese Gabe bekommen, dass sie am letzten Tag mit den Propheten, mit den Siddiqin, mit den Shuhada und mit den Salihin sind. Und Allah erzählt von Maryam, die Mutter von Jesus, dass sie Siddiqa war, dass sie wahrhaftig Tugend war, aufrichtig war. Und der Prophet hat Abu Bakr as-Siddiq genannt. Weil Abu Bakr immer die Wahrheit gesagt hat und er war immer, der suchte immer nach der Wahrheit. Man hat ihm gesagt, Mohammed hat erzählt, der Prophet Mohammed hat etwas erzählt, Abu Bakr hat gesagt, ja, der sagt die Wahrheit, ohne Wenn und Aber. Und das ist ein Siddiq. Der bestätigt die Wahrheit und der sucht nach der Wahrheit und der versucht immer die Wahrheit zu sagen. Und das ist der richtige Gläubige. Das heißt, der sucht nach der Wahrheit und der sagt die Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala schreibt diese Person als Siddiq. Im Gegenteil zu Wahrhaftigkeit, ist, dass man lügt. Und Lügen ist verboten. Und man darf nicht lügen. Man darf auch überhaupt nicht, diese schlechte Vermutung ist auch, das führt zu Lügen. Da sollte man weder schlecht vermuten, noch etwas Falsches sagen, sondern man sollte immer sich vergewissern. Wenn man lügt und versucht immer zu lügen, Das führt zum Schlechten. Das führt Al-Fujur. Was ist Al-Fujur? Al-Fujur ist Übertreiben in bösen Handlungen oder Übertreiben in schlechten Taten. Übertreiben in Sünden. Das ist Al-Fujur. Wenn man lügt, dann wird man auch übertreiben, indem man schlechte Taten begeht, boshafte Sachen tut und dann wird und die Person und natürlich boshafte Sachen, schlechte Sachen zu tun, Sünden zu tun, führt in die Hölle, wal'iyadu billah. Führt in die Hölle. Deshalb Lügen führt automatisch in die Hölle. Warum? Weil der Lügner, der wird eine Lüge stellen, dann hat er Angst, dass die Leute ihm nicht glauben. Dann lügt er noch eine Lüge, damit er die erste Lüge bestätigt. Und dann lügt er die dritte Lüge, vierte Lüge, fünfte Lüge. Und dann ist er bereit für alles zu machen, dass er nur sich bestätigt, weil er lügt. Und man sagt immer, mit einem Lügner kannst du nicht anfangen. Weil egal was du ihm sagst, er wird eine Lüge holen. Möge Allah uns bewahren. So, man wird lügen, man wird schlechte Taten begehen und dann kommt man in die Hölle dadurch, wal'iyadu billah, dass man lügt. Und die Person lügt und versucht immer zu lügen, bis diese Person bei Allah als Lügner geschrieben wird. Möge Allah uns bewahren. Ein Muslim lügt nicht. Warum? Ein Gläubiger lügt nicht. Warum? Weil der Gläubige weiß, Allah weiß, was ich im Herzen habe. Allah sieht mich. Wenn die Leute auch das nicht wissen, wenn man allein ist und die Leute sehen dich nicht, ja, das heißt nicht aber, dass Allah dich nicht sieht. Deshalb ein Muslim weiß, Allah weiß alles. Und ich darf nicht, ein Muslim darf nicht die Wahrheit ändern, nur damit die Leute mit ihm zufrieden sind. Nein, such mal die Zufriedenheit Allah. Aisha hat Muawiyah geschrieben. Die hat ihm geschrieben, ich habe vom Propheten Muhammad s.a.w. gelernt, wer zufrieden Allah, Zufriedenheit Allah sucht, wenn auch die Leute mit ihm nicht zufrieden sind, dann wird Allah mit ihm zufrieden sein. Und die Leute werden zufrieden mit ihm sein. Aber wer die Zufriedenheit der Menschen, wer Zufriedenheit der Menschen sucht und man sozusagen sucht Zufriedenheit von Menschen und da macht man etwas gegen Willen Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah mit ihm nicht zufrieden sein und die Leute werden mit ihm nicht zufrieden sein. So, aufpassen, Barakallahu. Und die Gelehrten sagen bezüglich Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn Lügen erlaubt wäre, dann wird das im Kriegsfall sein, das wird in Entschlichtung zwischen zwei Menschen sein und wenn eine Frau ihrem Mann gute Wörter sagt oder der Mann seiner Frau gute Wörter sagt. Aber das heißt nicht Lügen, weil Lügen verboten ist im Islam. Und man darf niemals den Leuten beibringen, dass sie lügen, sondern man muss die Wahrheit sagen. Unter Muslimen und unter Muslimen und Nicht-Muslimen. Das wird nicht nur jetzt, dass man mit Muslimen nicht lügt. Nein, mit allen. Und wir bringen den Leuten nicht bei, dass sie lügen. Wie manche Leute, wal'iyadu billah, manche behaupten und sagen, wenn du lügst, dann wirst du stärker im Glauben. Dann bist du gläubiger. Wenn du nicht lügst, dann hast du keinen Glauben. Möge Allah uns bewahren. Und die nennen das Taqiyya nach ihrer Vorstellung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Nein, ein Muslim sagt die Wahrheit, versucht immer die Wahrheit zu sagen, weil die Wahrheit die Rettung ist. Weil die Wahrheit die Rettung ist. Und so bleibt man rein, aufrichtig, wahrhaftig, wenn man immer die Wahrheit sagt. Aber wenn man lügt, dann macht man selber einen großen Fehler. Und das ist, was wir, Barakallahu fikum, heute erwähnt haben. Und das ist Hadith Nummer 55. Bei euch natürlich ist Hadith Nummer 54 auf Deutsch. Und ich sage nochmal, Barakallahu fikum, bezüglich deutscher Sprache. Ich bin mit dieser Übersetzung von Bavaria, von Riyad al-Salihin, ich bin überhaupt, Barakallahu fikum, unzufrieden mit dieser Übersetzung. Erstmal, es gibt sozusagen, man versucht nicht den Sinn weiterzugeben, und zweitens, man versucht wörtwörtlich zu übersetzen, Und auch diese wörtliche Übersetzung ist nicht exakt. Deshalb sollte man aufpassen, bitte. Diese Übersetzung mit, von Riyad Salihin von Bavaria, wir benutzen ja zum Teil, aber da merkt man jedes Mal, wenn wir das übersetzen, dass die Sache nicht so ganz ist. Nicht so ganz ist. Ich meine, ich weiß nicht jetzt, ob Sodok Aufrichtigkeit heißt. Da hat man übersetzt mit Aufrichtigkeit, aber ich denke nicht, als Sodok ist Aufrichtigkeit. Auf Deutsch, ja? Eher Wahrhaftigkeit sollte man nehmen als Aufrichtigkeit. Vielleicht sind die beiden Wörter auch näher zueinander. Okay, die sind fast gleich, aber Sodok ist immer Wahrhaftigkeit. Das wird Wahrheit sagen, wahrhaftig sein. Das ist auch natürlich verbunden mit aufrichtig sein. Wallahu ta'ala ala wa ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.